1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Und schon wieder ist es 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sandra. Und Sandra ist, wie alt ist sie? 37. Hallo Sandra. Hallo Domian. Sandra. Um was geht's? Ja, ich wollte dir mal von Panikattacken berichten. Mhm. Ich leide unter Panikattacken und Depressionen seit letztem Jahr. Ja. Was sind das für Panikattacken? Wann hast du die? Und beschreib sie mal ein bisschen näher. Im Grunde ist es eigentlich so, dass ich Angst vorm plötzlichen Tod habe. Mhm. Und je mehr ich mich damit beschäftige eben halt, wenn ich zum Beispiel Bauchschmerzen habe, ne, oder es kommt ja mal vor, dann denke ich dann gleich, oh Gott, ne, ja, war es das jetzt? Dann wird es mir schwindelig, weil ich mich da so reinsteige, bekomme Herzrasen und mir wird schwarz vor Augen. Oder es kann auch sein, dass mein ganzer Rücken brennt fürchterlich. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Arten von solchen Symptomen. Hast du Angst, nachts schlafen zu gehen, dass du im Schlaf plötzlich sterben könntest? Ja, habe ich auch. Warum hast du Angst zu sterben? Ja, angefangen hat das letztes Jahr im März. Musste ich leider mitbekommen, wie mein Onkel verstorben ist. Plötzlich. Ja, und seitdem. Das heißt, du musstest mitbekommen, wie war das genau? Ja, wie war das? Ich wusste, mein Onkel war krank, wir wohnen in einem Haus und er hatte Fieber, es ging ihm überhaupt nicht gut, er war schlapp. Ja, und plötzlich kam mein Cousin raufgestürmt zu mir und hat ihm noch geschrien, ich sollte sofort runterkommen, ich sollte helfen. Ja, und dann bin ich runter in die Wohnung und da hat mein Onkel sich einfach nur noch übergeben und übergeben und übergeben. Und es war da für mich noch nicht so schlimm. Ich habe einfach nur gedacht, er bricht, weil es ihm übel ist. Ja, und meine Tante und mein Cousin waren total aufgelöst, weil das wohl schon auch eine ganze Zeit ging. Und dann habe ich gemerkt, dass er auch keine Luft holte. Ja. Und sehr schlapp war. Ne? Also seine ganzen Muskeln gingen schon eigentlich runter. Und ihr wart alle dabei, ihr habt das gesehen. Ja. Und wurde dann ein Notarzt angerufen? Auch, ja, natürlich. Ja, ja, und mein Cousin, schrie mich da immer an, ich sollte helfen, ich sollte was tun. Ja, aber ich konnte ja weiter nichts tun. Ich habe versucht, das Fenster aufzumachen wegen frische Luft. Ich habe dann nochmal beim Notarzt angerufen, wo die dann bleiben. Ich habe immer nur meinen Onkel angeschrien, er sollte Luft holen oder sie sollen den Kopf hochhalten beim Brechen, ne? Ja, und das ging eigentlich so die ganze Zeit, bis dann endlich dann der Notarzt da war. Und die haben ihn dann einfach ins Wohnzimmer quer auf dem Laminat gelegt. Ist er dann letztendlich im Wohnzimmer verstorben? Ja. Aha, in deiner Anwesenheit? Ja. Das heißt, du hast das ganze schlimme Ende gesehen? Ja. Und ihr habt alle tatenlos daneben stehen müssen und konntet nichts tun? Ja, was war das letztendlich? War das ein Herzschlag? Ein Darmdurchbruch. Ein Darmdurchbruch. Darmverschluss, ne? Ach so. Ja. Ach so. So, und seitdem hast du das? Ja, nicht sofort nachdem, weil dann gab es natürlich erstmal ja auch viel zu tun, sag ich mal, ne? Ja, aber diese Panikattacken, gab es die vorher schon oder gab es die erst seitdem? Nee, vorher gar nicht. Gar nichts. Das heißt also, dieses ist letztendlich ein zündendes Moment gewesen, dass du das gesehen hast. Du hast am Anfang gesprochen von Depressionen. Hattest du die vorher auch nicht? Auch erst seit? Also alles macht sich an diesem Datum fest. Richtig. Also nicht unbedingt sofort danach, aber vor diesem Datum war alles eigentlich in Ordnung. alles super. Mhm. Ja, ganz toll war es. Ja. Na, ja, und dann kam eben halt der Notarzt und dann kriegten wir dann noch mit, dass sogar diese Elektroschocks angelegt worden sind, mhm, und die Nase sauber gemacht worden ist. Auch kein schöner Anblick, das alles mit, nein, mit anzusehen? Nein, natürlich, mhm, nicht. Ne? Und man hat uns auch nicht irgendwie aufgefordert, rauszugehen, mhm, erst. Ne? Das, wir standen da alle rum wie geschockt. Ne? Mhm. Ja, und dann hat er uns auch noch gefragt, wieso der erste Nase blutet. Ja, das wussten wir natürlich auch nicht. Mhm. Ja. Ja, und dann mussten wir dann auch raus. Das war auch dann, ich finde, eigentlich sehr, also, spät. Also rundherum ein schlimmes Erlebnis für dich. Sehr schlimm, ja. Mhm. Sehr schlimm. Hattest du ein enges Verhältnis zu dem Onkel? Ja. Ja. Das war schon eine wichtige Person in deinem Leben. Ja. Ja. Wie alt ist der Onkel geworden, Sandra? Gerade 50. Gerade 50. War mal ein junger Onkel dann, ne? Mhm. Mhm. Das war auch eigentlich so eine Vaterperson für mich, ah, ja, ne? Mhm. Mhm. Diese Panikattacken, von denen du sprichst, die beziehen sich hauptsächlich auf die Angst vor dem Tod, vor dem plötzlichen Tod. Ja. Mhm. Mhm. Lebst du allein oder hast du einen Freund oder einen Mann? Ich habe einen Partner, ja. Mhm. Mit dem bin ich aber zurzeit getrennt. Ja. Weil es ging ja dann noch viel weiter eigentlich. 3 Monate später starb dann noch mein Onkel. Noch ein Onkel? Ach, mein Onkel, Quatsch. Entschuldigung, mein Opa. Ach so. Auch noch, ja, und ja, man hatte, glaube ich, auch keine Zeit zum Trauern, sag ich mal so, ne? Man musste ja auch viel erledigen, ja. Und als ich das erste Mal eben halt eine Panikattacke hatte, wollte ich einfach nur hier aus meiner Wohnung raus, weil ich nicht vor meinen Kindern sterben wollte. So hatte ich immer das Gefühl, ne? Du hast Kinder auch? Ja, 2 Stück. Der eine ist 19 und der andere ist 8. Ah ja. Ja, und bin dann auch in verschiedenen Krankenhäusern gewesen. Die haben natürlich nie was festgestellt, bis man mich dann am Psychologen vorgestellt hat. Und dann habe ich 12 Wochen an einem Stück war ich dann nicht zu Hause und habe dann auch eine Therapie begonnen. Ja. Ja. Also nicht zu Hause heißt das, du warst in einer Klinik? Ja, in einer Klinik. Psychosomatischen, ja, oder in Psychoklinik? Ja. Psychiatrischen Abteilung, ja, ja. Mhm. Hat das genutzt? Ja. Nicht so richtig. Das heißt, dir geht es heute nach wie vor schlecht? Es ist besser geworden, sag ich mal so. Ich mache jetzt auch zurzeit in einer Praxis eine Therapie. Ah ja. Und also das ist schon besser. Mhm. Ja, wenn du, also wenn, wenn du zurzeit in der Praxis eine Therapie machst, was sicher in dem Fall genau das Richtige ist, was war die Motivation, dich dennoch hier bei mir zu melden? Ja, ich hatte mitbekommen, vor 2 Tagen, da hat sich eine junge Frau bei dir gemeldet. Ich glaube, die wurde sehr gequält von ihrem Freund. Ja. Und da hattest du, glaube ich, den Vorschlag gemacht, eine Therapie aufzusuchen. Und da war sie, glaube ich, nicht so für. Und das war eigentlich mein Grund, dass ich ihr mal raten wollte, dass sie auf jeden Fall eine Therapie machen sollte. Ach so. Das heißt also, dass du einen Betroffenen oder betroffene Leute ansprechen möchtest, mit deinem persönlichen Hintergrund, dass das schon der richtige Weg ist, sich dann da Hilfe zu suchen. Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Mein Therapeut hat jetzt auch rausbekommen, dass eigentlich der Auslöser mein Freund ist. Ja, also da haben wir, ich bin eigentlich immer so eine sehr stressige Linie gefahren, eine sehr ungesunde Linie gefahren, so wie er sagt. Und dann, das mit meinem Onkel, als das passiert war, war das eben halt der Überschwapper zu diesen Panikattacken. Was heißt, der Auslöser ist der Freund? Warum? Inwiefern war der Auslöser der Freund? Ja, weil wir uns sehr oft streiten. Und ich bin dann ja immer sehr gestresst, ja, und weiß dann schon manchmal gar nicht, wann er hier reinkommt, na, hat er gute Laune nicht und ja. Mhm. Ja, und das ist dann eben halt so, da hat er mir erklärt, wenn man eben halt sehr viel Stress hat, negativen Stress, dass es dann, wenn dann noch ein kleiner Überschwapper kommt, dass es dann zu Panikattacken kommt, ne? Also, du bist in guten Händen, ja, bei deinem Psychologen, Psychotherapeuten, und wolltest von deinem Erfahrungshintergrund einfach sagen, wenn jemand in irgendeiner Weise etwas Dramatisches erlebt hat, etwas Traumatisches erlebt hat, dass man da nicht den Weg scheuen sollte, sich Hilfe zu besorgen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Überhaupt nicht. Sehe ich ganz genauso. Finde ich auch toll, dass du angerufen hast und das so von deiner Warte erzählt hast. Ich glaube, du brauchst dann kein Gespräch mit meiner Psychologin. Du bist ja gut versorgt, oder? Möchtest du dennoch ein paar Worte reden? Nein, ich glaube, ich bin ganz gut. Okay, dann danke ich dir und wünsche dir alles Gute von Herzen und dass ihr das gut in den Griff bekommt, du und dein Therapeut. Ja. Liebe Sandra, alles Gute. Domian, ja. Darf ich vielleicht ein Autogramm von dir haben? Ja, natürlich, sehr gerne. Du hast so ausgeholt, ich dachte, das käme jetzt was ganz anderes. Sehr gerne, natürlich. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und mal weiter so. Dankeschön, Sandra. Ich bin halt stark. Sehr nett. Okay. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch hier. Ich könnte euch an dieser Stelle ja auch schon mal sagen, was wir morgen machen. Morgen haben wir eine Themennacht wieder, wie immer donnerstags. Und morgen heißt das Thema, ich alleine trage die Verantwortung und möchte gerne mit euch reden, die ihr sagt. Ich alleine trage die Verantwortung, zum Beispiel für meinen pflegebedürftigen Partner, zum Beispiel für meine schwer kranken alten Eltern. Ich trage allein die Verantwortung für meine Geschwister. Oder ich alleine trage die Verantwortung für den Schuldenberg, der sich aufgehäuft hat. Oder ich alleine trage natürlich die Verantwortung für mein schlimmes Verhalten. Ich habe etwas ganz Bestimmtes verursacht und trage dafür die Verantwortung. Ich alleine muss die Verantwortung tragen. So heißt unser Thema morgen. Wenn ihr gerne dazu euch äußern wollt, meldet euch ab 0 Uhr oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Jana. Jana 27. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Jana. Schön, dass du da bist. Ich wollte mit dir über den LHC, ich weiß nicht, ob du von dem heute gehört hast, diesen Teilchenbeschleuniger reden. Na klar. Ne? Hört man ja alles von. Ja. Da habe ich schon vor einem Monat oder so, habe ich zufälligerweise was von gehört. Und da habe ich total die Panik bekommen. Jetzt müssen wir, frage ich dich erstmal, bist du Physikerin? Nein. Studierst du was Naturwissenschaftliches? Nein, überhaupt nicht. Also sagen wir den Leuten schon mal, die uns jetzt zuhören, da unterhalten sich zwei Deppen über ein hochkompliziertes Thema. Genau. Das wir beide gar nicht richtig kapieren. Vielleicht mal so als Info für die, die es nicht so mitbekommen haben. Heute geht's ja ganz groß durch alle Nachrichten und in den letzten Wochen ist viel beschrieben worden. Heute ist das größte Experiment der Menschheit gestartet worden in Genf. Mit der größten Maschine, die die Menschen je gebaut haben. Nämlich den sogenannten CERN oder Kern, wie man es ausspricht. Das ist ein 27 Kilometer langes Rohrsystem, ein kreisförmiges System. Und da werden Teilchen beschleunigt auf Lichtgeschwindigkeit. Und die Elite der Weltphysiker arbeitet daran. Und die wollen mit diesem Experiment, das Jahre dauern wird, mal ganz salopp ausgedrückt herauskriegen, warum und wie das Universum und die Welt entstanden ist. Wie man das rauskriegt, kapiere ich nicht und kapierst du wahrscheinlich auch nicht. Das ist ein hochkompliziertes Thema. Genau. So, ne? So habe ich es grob mal zusammengefasst. Genau. Nun klingt das ja alles sehr gut und sehr spannend, aber es gibt auch Wissenschaftler, die warnen. Nämlich, erzähl du es. Genau, sie warnen davor, dass da auch schwarze Löcher, mikrokleine schwarze Löcher entstehen könnten. Und die könnten nach und nach, wenn die sich immer mehr vergrößern, die ganze Welt mitnehmen. Also ein Science-Fiction-Horror-Szenario. Genau. Da baut die Menschheit die größte Maschine der Welt, eine irre intellektuelle Leistung. Und es könnte sein, dass daraus etwas entsteht, diese sogenannten schwarzen Löcher, die über kurz oder lang unseren gesamten Planeten wegsaugen. Das heißt, die Erde wäre weg. Genau. Die wäre nicht nur zerstört, wie nach einem Atombombenangriff, sondern sie wäre einfach weg. Sie wäre aufgenommen. Sie wäre weg. Sie wäre weg. Da muss man aber hinzu sagen, dass 98% der Wissenschaftler auf der Welt sagen, das ist Blödsinn. Mhm. Und nur ganz wenige davor warnen. Ja, ich hatte mir halt Sorgen gemacht, weil das ja alles nur auf Theorien basiert. Ja. Ne? Also ich bin so ein bisschen optimistisch, weil immer wenn große ja, Fortschritte gemacht werden oder Experimente, gibt es immer warnende Theorien. Zum Beispiel damals, als die Eisenbahn erfunden wurde, gab es auch damals ernstzunehmende Wissenschaftler, die gesagt haben, wenn der Mensch in einem Wagen sitzt, der über 50 Stundenkilometer fährt, das erträgt der Körper und das Gehirn nicht. Mhm. Da wird er krank oder wird irre im Kopf. Stimmt ja auch nicht. Stimmt, ja, weil das unbekannt ist, ne, machen sich dann die Leute Gedanken. Genau. Ja. Aber beschäftigst du dich denn da sehr viel mit, oder? Ich sag mal so, wo ich das erste Mal gehört hatte, ist mir erstmal total schlecht geworden. Ich habe gedacht, oh Gott, und wie viel haben wir noch an Zeit, so nach dem Motto, ne? dann habe ich mich ein bisschen mehr informiert und jetzt geht's wieder. Aber heute habe ich gedacht, bringst du das jetzt einfach mal mit rein, ne? Finde ich gut. Wir haben ja, hier offen ja 10 Monate. Leute noch interessieren, habe ich mir gedacht. Ja, das Schwierige ist natürlich daran, wenn wir normalos uns darüber unterhalten, dass wir uns gar keine Meinung bilden können, weil wir das nicht verstehen. Das ist so kompliziert. Aber ich finde es auf der einen Seite aber auch irre spannend. Das stimmt natürlich, was dabei rauskommt und so und ob das funktioniert. Ja. Ne? Allein überhaupt, dass man so ein Riesending gebaut hat, dass da so viele Menschen aus Physiker aus der ganzen Welt zusammen sind, dass es offensichtlich alles sehr basisdemokratisch funktioniert, ist schon interessant. Das stimmt. Und vielleicht wissen wir irgendwann, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich weiß zum Beispiel nicht, was da in Anführungszeichen an Abfallprodukte, Abfallprodukterkenntnisse rauskommt. Das Internet ist zum Beispiel so ein Abfallprodukt von früheren Experimenten in anderer Richtung. Vielleicht entsteht da ja was ganz Tolles, wovon die Menschheit dann auch sehr groß profitiert. Mhm. Also du könntest ruhig schlafen, hast keine Lust, keine Angst, aufgesaugt zu werden heute Nacht. Dass ich morgen früh flutsch. Das Beruhigende ist wahrscheinlich, dass man das eh nicht merkt und dass man dann zack, sind wir alle weg und dann war's. Ja, genau, ne? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das merkst du gar nicht richtig und plötzlich schwupp ist es passiert, ne? Genau. Und dann ist es auch egal. Stimmt. Können wir sowieso nichts mehr machen. Genau. Also, wir werden es alle verfolgen. Das sind Experimente, die dauern Jahre. Mhm. Die haben ja heute erst angefangen, was dabei rumkommt. Und einige Zeitungen bemühen sich auch, das so ein bisschen auch so für Normalsterbliche uns zu erklären. Mhm. Vielleicht kommen ja interessante Dinge raus, die für die ganze Menschheit gut sind. Also meinst du einfach mal überraschen lassen und... Ja, wir können ja eh nichts machen. Wir können eh nichts machen, genau. Also beruhigen, würde ich erstmal sagen. Ja, kein Grund zur Panik. Es gibt sicher schlimmere Dinge auf der Welt, wo noch Schlimmeres entstehen könnte zurzeit als bei diesem Experiment. Gut. Liebe Jana, also beruhigt schlafen gehen nachher. Ja, dann will ich mich auch von dir verabschieden, ne? Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss. So, von der Physik, von der hohen Physik, jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Thema von Lena. Lena ist 21 und wir unterhalten uns. Lena, hallo? Ja, hallo. Hallo. Über was reden wir? Ja, über schlechte Gerüche. Über schlechte Gerüche? Ja, das Problem ist, ich habe ganz fürchterliche Schweißfüße. Ja, und ich kann da nichts gegen tun. Ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Es ist einfach da. Jetzt nicht, dass viele Leute bestimmt denken, ja, das ist ich waschen oder so. Nee. Ja gut, das gibt's auch, aber es gibt auch wirklich das so als Krankheitsbild, kann man sagen. Ne? Ja, ich traue mich irgendwie nicht zum Arzt zu gehen. Ich weiß nicht, da schäme ich mich ein bisschen vor. Ich war aber schon in der Apotheke, hab mir so viel geholt und so, aber es hört nicht auf mit diesem Geruch. Es ist schon so weit, ich schwimme meine Füße schon mit Deo und so ein, aber es hilft nicht. Ist auch nicht so sexy, ne? Nee. Hast du schon Reaktionen von Jungs, negative Reaktionen bekommen? Mein Freund schläft mit mir nicht mal in einem Bett drinnen, ne? Ach so. Also ja, das ist schon ganz normal im Moment. Also wenn du dir abends die Füße wäschst? Ja, die wasche ich mir jeden Abend und weiß ich, es dauert... Keine, sagen wir mal halbe Stunde oder so, dann ist dieser eklige Schweißgeruch einfach wieder da. Das heißt, du brauchst gar nicht erst in Schuhe oder in Turnschuhe zu gehen, sondern einfach so, wenn die Füße auch nackig offen sind, fangen die an zu stinken. Irgendwann. Genau, die stinken, das ist schon so abartig. Ja. Also, ich weiß auch nicht mehr, was ich da mache, weil das hätte ja bestimmt zum Arzt gehen, aber da schäme ich mich halt vor. Hast du denn das schon immer gehabt? Nee, das ist erst die letzten 2 Monate so richtig stark geworden. Ach, das ist interessant. Ich dachte, du hättest gesagt, das ist so ab der Pubertät oder so gekommen. Nein. Erst in den letzten 2 Monaten. Genau, da ist es so richtig stark geworden. Aber da muss es ja ganz unerträglich stinken, wenn du lange Schuhe anhattest. Ja, das ist ja gar nicht mehr aushalten. Es kommt ja auch schon, jetzt halt nicht durch dicken Schuhen, aber halt so durch Schlappen oder so kommt der Geruch ja richtig durch. Ich kann mich ja nichts mehr hinstellen. Ich arbeite im Kosmetikstudium. Oh je. Ja, also... Oh je. Unerträglich, ehrlich. Das finde ich ja sehr interessant. Das ist wahrscheinlich medizinisch auch interessant, wenn das erst seit ein paar Monaten aufgetreten ist. Vorher war es völlig normal alles? Ja, es war mal ab und zu, aber ich denke mal, es hat jeder. Starke Schweißfüße halt. Aber die letzten 2 Monate ist richtig extrem geworden. Ja. Der Freund schläft schon nicht mehr mit dir in einem Bett? Nee, das macht er nicht. Wo schläft er denn dann, wenn er dich besucht oder wenn du ihn besuchst? Auf dem Sofa. Och. Ja, wir wohnen ja zusammen. Ach, ihr wohnt zusammen? Ja, wir haben praktisch so eine 4er-WG. Das ist meine Mama, meine Tante und wir beiden. Das ist aber eine interessante WG. Ja. Die Mama, Die Tante und die... Genau, die sind bei uns mit eingesetzt. Also Mama und dann kam die Tante. Das heißt, wenn ihr beiden Sex habt, da gibt es Sex? Ja, und dann das gibt es überhaupt gar nicht bei uns. Über sowas möchte ich gerne auch nicht sprechen, weil... Entschuldigung. Ja, ich wollte nicht zu nahe treten. Das kannst du ja nicht wissen, ne? Nein. Ich will gar nicht zu nahe treten. Mhm. Ja, Lena, aber da muss man was unternehmen. Ja, das ist... Da muss man zum Arzt gehen. Mensch, also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Nein, das kann man so gar nicht beschreiben. Ja, aber das ist so selten ist das gar nicht, was du da hast und was du von dir beschrieben hast. Ja, aber es ist richtig stark. Es ist ja nicht nur so normal, es ist richtig stark. Ich sage ja, außer jetzt, wenn ich Turnschuhe anhab, ne, aber durch alle anderen Schuhe kommt das durch. Also Schlappen auch kann das, ich schon mal gar nicht anziehen, offen, richtig ja, offen. Auch das ist nicht so, das gibt es auch schon. Das ist auch nicht so ganz ausgefahren. Mhm. Ich würde dir raten, zu einem vielleicht zunächst zu einem Dermatologen, zu einem Hautarzt zu gehen. Mhm. Es gibt, ich weiß es jetzt nicht, ich will nichts Falsches sagen, ich meine es zu wissen, dass es einige Therapiemöglichkeiten gibt, wie man mit so extrem starken Geruch und Geruchsdrüsen oder wie immer das alles entsteht, umgehen kann. Da kann man was machen, da kann man therapeutisch was machen. Musst du dich gar nicht schämen. Ja. Gott, du gehst zum Arzt. Wie gesagt, also ich kann dir sagen, dass das häufig vorkommt. Ich habe es hier in der Sendung auch schon gehört, habe es so auch schon gehört im Bekanntenkreis. Ja, aber es ist ja wirklich so schlimm geworden. Wie jetzt, er liegt vorne auf dem Sofa, er schläft wirklich nicht mehr bei mir. Ja, deswegen muss was passieren. Ne? Ja. So. Also ich rate dir, bald zum Arzt zu gehen und dann unterhalten wir beide uns nochmal. Einverstanden? Okay, dann melde ich mich nochmal. Sehr gerne. Lena, alles Gute, viel Glück. Tschüss. Die Lena, die nicht über Sex reden wollte. Warum eigentlich nicht? Sie war ganz barsch. Will ich nicht so reden. Über Sex will ich nicht reden. Ist auch okay. Muss man ja auch nicht immer. Wenn man Schweißfüße hat, ist das vielleicht wirklich ein Problem. Anja, 36, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Anja, über was reden wir? Um was geht es? Ja, es geht darum, dass ich eine Beziehung, in eine Beziehung hineingestolpert bin, oder wie soll man das nennen, mit einem Mann, der doppelt so alt ist wie ich. Der doppelt so alt ist ja. Wie du. Der ist jetzt 72. 74 sogar. 74? Mhm. Das ist natürlich schon heftig. Ja. Das ist aber schon sehr heftig. Ja. Der Opa, ne, könnte sein. Das könnte auch mein Opa sein. Könnte Opa sein. Wie lange schon? Wir kennen uns, ein Dreivierteljahr kennen wir uns. Und ein halbes Jahr sind wir eigentlich, dass man sagen kann, dass man ein Paar ist. Bitte? Ein halbes Jahr, dass man sagen kann, wir sind ein Paar. Ja. Wie stolpert man denn da so rein? Es war eine Annonce in der Zeit und da ging es um was ganz anderes. Und so habe ich ihn kennengelernt und dann hat man sich getroffen und er ist ein absolut charmanter. Darf ich mal fragen, um was es ging in der Annonce? Er suchte eine Begleiterin für Saunabesuche und so weiter. Ach so, Schweinkram. Nee, überhaupt nicht. Nein. Naja, also. Nein. Ein 74er. Sauna ist ein Swingerclub, ist Schweinkram vielleicht, aber noch nicht Sauna. Ja, aber gut, wenn ich als 74-Jähriger eine Begleiterin für die Sauna suche, hallo, dann habe ich doch gleich meine Nebengedanken. Das ist doch nicht mein... Ich sehe das heute vielleicht auch ein bisschen differenzierter. Ich war damals da ein bisschen naiv, ja. Hatte er in der Anzeige sein Alter auch genannt? Nein, das hat er im Gespräch, in dem ersten Telefonat genannt. Und dann bist du erstmal schön mit ihm in die Sauna gegangen? Ja. Ja. Ich meine, das ist natürlich. Okay. Ja, das ist natürlich. Pass mal auf, für mich war der Gedanke der, ja, ich kann dir was dazu sagen. Gerne. Für mich war der Gedanke der, wenn ich ein älterer Mann ist, ist die Gefahr geringer. Weißt du? Hat er dir dafür Geld angeboten oder einfach so begleitet? Nein, überhaupt nicht. Er bezahlt den Eintritt ansonsten nicht. Aber warum geht man denn mit einem fremden Mann in die Sauna? Geht doch alleine. Ja, wenn der eigene Mann nicht geht oder wenn man niemanden hat, mit dem man geht alleine, macht auch nicht so viel Spaß. Ja, gut. Mit dem Wildfremden. Ich meine, der Vorteil, wenn man in die Sauna geht, ist natürlich, das ist radikal, ne? Das ist Hardcore. Da gibt's nichts zu kaschieren. Du siehst alles. Ja, das stimmt. Jedes Fettpölsterchen, jeden Hängepo und jede Falte. Glaube mir, ich bin nicht schlank. Also die Überwindung selber, die hat letztes Jahr stattgefunden. Ich hab MS seit 10 Jahren. Ja. Und ich sag dir, die Aussichten, im Rollstuhl zu landen, sind ja nun mal nicht ganz klein. Mhm. Und irgendwann muss man sich freistrampeln und sagen, weißt du was, ich habe mich immer versteckt. Ich habe immer gesagt, das tue ich niemandem an, den Anblick von meinem Körper, bla bla bla, ist alles Schwachsinn. Ja, das hast du gerade so am Rande gesagt. Mein Mann wollte nicht mit in die Sauna gehen, Warst du zu der Zeit fest liiert? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet und hast trotzdem dieses Verhältnis zu diesem älteren Mann? Ja, ich bin da reingestolpert. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe mir sowas nicht vorgehabt oder nicht geahnt, dass sowas passieren könnte. Also hätte mir einer gesagt, was passiert, wenn ich gesagt, ihr spinnt. Okay, den kuriosen Anfang haben wir jetzt gehört. Ihr beiden wart in der Sauna. Da ist aber nichts passiert in der Sauna. Nein, überhaupt nicht. Ihr habt euch gut unterhalten und habt gesaunt. Genau. So. Also wirklich ganz absolut in Ordnung. Und wie sieht er aus? Ist er noch ganz gut dabei für sein Alter? Ja. Ein schicker Mann. So. Also man sieht ihm an, wie alt er ist, keine Frage. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wir beide alleine sind, also ich sehe sein Alter nicht, weil er im Kopf jung ist. Verstehe. So. Wenn wir rausgehen auf die Straße, dann sehe ich die Blicke der Menschen, die uns angucken. Und dann merke ich, wie alt er ist. Ist er denn auch noch verheiratet oder hat eine Freundin? Nein, seine Frau ist letztes Jahr gestorben. Ja. Und du würdest sagen, das ist jetzt eine richtige Liebesbeziehung? Das ist es, ja. Mit Herzflattern? Auch, war alles da, ja. Das ganze Programm. Mit knallhartem Sex? Nee, das gibt's nicht mehr. Also das kann er leider, er wünscht es, er würde sich sehr, sehr wünschen. Es gibt gar keine Sexualität? Doch. Doch, aber nicht, ja. Halt ein bisschen ruhiger. Genau. Okay, da, ist ja auch in Ordnung. Ja. Sehr schön, wunderschön. Also ich habe in meinem Leben sowas nicht erlebt. Ich bin halt als kleines Mädchen, hat mich ein Nachbarsjunge versucht zu vergewaltigen. Und da hat man schon irgendwie so eine kleine schlechte Prägung. Natürlich, natürlich. Weißt du, Anja, ich würde jetzt auch sagen, nur gut, ist sehr ungewöhnlich. Aber was soll's, wenn die beiden sich verstehen, Anja und der Mann, ist das ja in Ordnung. Aber was mir jetzt sehr zu denken gibt, ist, dass du verheiratet bist. Ja, das ist das Problem. Also wir haben beide einen Altlast. Er hat eine Geliebte von seit 16 Jahren, die er neben der Frau hatte. Mit der hat er zwar sexuell nichts mehr, mit der hat er aber beruflich sich auch verquickt. Und diese Frau hat also die ganzen Akten und Ordner und tralala. Und im Endeffekt kommt er aus der Nummer nicht einfach so raus. Was für Akten? Der war selbstständig mal. Achso, also gibt es da auch Verbindungen, Verstrickungen? Genau, beruflicher Art. Ne? Ist der Mann wohlhabend, sehr wohlhabend? Ich denke. Das kann ich aber nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Aber du warst also, bestimmt bei ihm. Da würde ich auch nichts mit zu tun haben. Also, aber du warst bei ihm schon zu Hause? Ich bin bei ihm jeden Tag zu Hause, ja. Wohnt er sehr pompös und sehr reich? Die haben schöne Möbel, also erlesene Möbel und so, das hat er. Aber ich meine, ich habe auch ein paar gute Stücke, obwohl ich mittlerweile fast Hartz-IV-Empfänger bin. Also ich sage mir, das ist alles aus. Darum geht es überhaupt nicht. Nein, also für mich überhaupt nicht. Nein. Was ist denn mit deiner Ehe los? Ja, das ist das Problem. Also wir haben halt, unsere Ehe hat gestartet mit dieser Diagnose. Und das hat unseren Anfang sicherlich sehr erschwert. Wann war die Diagnose bzw. der Ehestart? Jetzt eine Woche vor der Hochzeit habe ich die Diagnose MS bekommen. Ja, wie lange liegt das zurück? 10 Jahre. 10 Jahre. Das heißt, die ganze Ehe ist begleitet worden von der Erkrankung und der Angst der Erkrankung. Vor allen Dingen vor der Frau. Am Anfang, du hast ja keine Ahnung, was auf dich zukommt, was das bedeutet. Ja. Du siehst nur die Schreckensbilder, sag ich mal, ja, ganz krass. Mit jetzt 10 Jahre später bin ich dann deutlich abgeklärter und weiß, ist alles halb so wild, sag ich mal in Anführungsstrichen. Sind Kinder in der Ehe entstanden? Nein. Das wollte ich nicht. Nein. Was ist denn mit dem Herz? Ist das Herz noch groß beteiligt? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn mich heute einer um eine Entscheidung erzwingen würde, würde ich mich für meinen Mann entscheiden. Würdest du dich für deinen Mann entscheiden? Ja. Und nicht für den älteren Geliebten? Nein. Weil ich mittlerweile einfach seine Einstellung kenne zu manchen Dingen. Also er ist so ein Janusz. Er ist auf der einen Seite kann er total diese Liebe und dieses, was man so liebt an ihm. Und auf der anderen Seite eben diese vielen Weiber, die er hatte. Er hat viele Kontakte noch zu vielen Frauen. Ist er dir denn in der Zeit auch fremdgegangen? Nein. Nein, da zweifle ich auch nicht dran. Also er hat aber viele Frauen gehabt und er hat mit allen Freundschaft, sag ich mal, er ist mit niemandem im Bösen auseinandergegangen, bla bla bla. Ja, okay, gut, aber das ist dann ja egal. Ja gut, aber ist ja, wenn er mit den Tanten rumtelefoniert und so weiter und ich finde das manchmal zum Teil dann auch nicht so ganz witzig, ne? Also du bist schon eifersüchtig. Ja. Aber da läuft nichts, da bist du dir sicher. Da bin ich mir ganz sicher, ja. Was treibt dich denn weg von dem Mann? ich weiß, dass ich es bei meinem Mann sehr gut habe. Und wir sind uns, also ich sag mal so, durch meine Kindheit und durch was ich alles erlebt habe, auch so in der Familie und so weiter, war ich halt jemand, der praktisch der Mann sein musste, in Anführungsstrichen. Mhm. Also bin ich eigentlich zwar eine Frau, aber eigentlich im Kopf, ich denke wie ein Mann. Ich denke versorgungstechnisch und so weiter. Und das ist das, er ist ein richtiger, echter Mann. Das ist mir noch nie begegnet. Ein Mann, der für seine Frau sorgt. Wer jetzt? Dein Mann? Nee, mein Lover. Ach so. Mein Ach so. Lover. Und dein, also meine mein Frage Mann, war, meine Frage, mein wir wollen, wir wollen nicht. Mein Mann hat sich immer auf mich verlassen. Also ich war praktisch der Mann in der Beziehung, in unserer Ehe. Verstehe. Wir wollen meine Frage nicht vergessen. Was treibt dich weg von deinem Mann? Ich frage es anders. Treibt Langeweile. Langeweile und das ist ein Waschlappen. Ich sag's mal ganz böse. Ja. Wobei das sicherlich, also ich sag mal so, unsere Ehe hat einfach irgendwie so angefangen und das hat sich ganz schnell so eingeschlichen. Ich bin eben nun mal. Und der Lover, das ist ein Kerl. Das ist ein Macker. Das ist ein Macker und das gefällt dir. Das gefällt mir, ja. Das gefällt dir. Es gefällt mir mal, Frau zu sein. Es gefällt mir mal, nicht immer die Verantwortung für alles zu tragen. Die Dominante sein zu müssen. Genau, das ist schön. Das ist mal schön. Ich bin mal das, was meine Rolle eigentlich ist als Frau. Ja. Auch wenn das altmodisch klingt. Aber es ist schön. Ja, gut, wenn es dir gefällt, ist es ja völlig in Ordnung. Ja. Ist natürlich nur wieder. Er hat halt eben noch seine Geliebte, mit der er noch immer zu tun hat. Und das passt mir einfach hin und vor nicht. Und ich habe jetzt letzte Woche war das und jetzt am Montag. Ja, du bist lustig. Dir passt die Geliebte nicht und du bist noch verheiratet. Ja, pass auf. Nein, das ist schon richtig. Wir haben beide diese Altlast. Was sagt. Ist natürlich. Ist ja auch krass, ne? Wenn du von deinem Mann als Altlast redest. Ich nenne das jetzt mal so. Ja, aber dass man es überhaupt wagt, das so zu nennen, finde ich schon heftig. Ja. Aber wir haben beide diese Altlast. Der Punkt ist, dass er immer mit seiner Tante da seine Termine in der Woche abhakt, während ich habe mich darauf eingelassen, das ist mein Fehler. Ich kann ihm die Schuld nicht geben. Er kann eben gut manipulieren. Ich habe Stück für Stück immer weiter nachgegeben und bin jetzt praktisch mittlerweile von morgens bis nachts bei ihm, fahre dann nach Hause, schlafe hier, weil ich das meinem Mann nicht antue, dass er noch weiter degradiert wird hier in der Nachbarschaft, kriegen ja alle mit, dass ich nie da bin. Er gibt mir sein Auto von seiner Frau, damit ich unabhängig bin. Ja, und dein Mann hat überhaupt keinen blassen Schimmer. Gar keinen blassen Schimmer, würde ich auch nicht sagen. Aber hält den Mund. Er traut dem Mann das zum einen nicht zu, dass wir sexuell irgendwie eine Beziehung haben. Ach, der kennt den Mann? Der kennt den, ja. Ach, klar ist das nicht. Woher kennt er den? Der war schon öfters bei uns. Ach so, das auch noch. Ja, das fing ja ganz harmlos an. Das war ja nicht vor einem Dreivierteljahr sofort wie jetzt. Sondern das hat sich ja Stück für Stück, und das meine ich, das war mein Fehler, ich habe Stück für Stück einschleichen lassen. Du hast dich da richtig rein verwickelt. Ja. Jetzt ist die Frage, wie soll das weitergehen? Das kannst du ja nicht so weitertreiben. Das ist der Punkt. Du kannst es nicht so weiterlaufen lassen. Das ist einfach kein faires Verhalten deinem Mann gegenüber. Ich muss dazu noch sagen, also das ist jetzt keine Entschuldigung für mein Verhalten, aber ich war im Januar für 8 Wochen in einer Schmerz- und Psychotherapie. Und man hat mich da komplett auseinandergepflückt, seelisch, und mich dann nach Hause geschickt. Okay, ist und wahrscheinlich das, ein weites anderes und Thema. Und das hat damit zu tun. Und zu diesem Zeitpunkt war er da. Und er hat mit mir zusammen geweint und er hat mit mir zusammen gelacht. Er der Lover. Dieser starke Mann, der die Frau beschützt. So, dann geh zu dem starken Mann, der die Frau beschützt und seine konsequente Frau. Geh zu dem starken Mann. Löse deine Ehe auf und verlange von dem starken Mann, dass er seine Geliebte auch die Liebschaft beendet. Ja. Das wäre eine konsequente Vorgehensweise. Ja. So wurstelst du dich dahin, demütigst letztendlich deinen Mann sehr. Ja, das weiß ich. Das stehst vor dir selbst ja auch nicht dolle da, was du da machst. Nein, auch nicht. Nein. Also muss was geschehen, Anja. Ja, das Problem ist einfach, dass er, dass ich jetzt, also das darauf wollte ich noch hinaus. Er ist jetzt am Montag, ist das so richtig rausgekommen, da habe ich ihm das auf den Kopf zugesagt. Also er macht es jetzt so, dass praktisch sie sagt, hör mal zu, ich mache das nicht mehr mit dir, weil er wird sich von ihr nie trennen. Nie. Wenn, dann muss sie das machen. Und das finde ich wiederum so link und so gemein. Also finde ich nicht in Ordnung. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Das hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass er jetzt praktisch diese Tour fährt. Finde ich absolut nicht okay. Ja, okay. Reden wir gar nicht über den Mann. Letztendlich geht es darum, was du tust, in welche Position ich du... Ich tue es auch nicht in Ordnung, nein. Nein, es geht um dich. Du musst etwas verändern, Anja. Jetzt haben wir uns sehr lange unterhalten. Gucken, sehe ich gerade auf meine Uhr. Ja. Aber die Quintessenz, das, was jetzt rauskommt, ist, du musst eine klare Linie fahren in deinem Leben. Das weißt du selbst. Ich sag's dir nur noch mal so als Außenstehender, nochmal ganz klar ins Gesicht. Vielleicht auch mit vollem Risiko, dass du dann vielleicht auch hinter da stehst und hast gar nichts mehr. Aber mach es klar und mach es ehrlich. Es ist für dich, auch für dich, sehr gut. Bin ich sicher. Anja, meine Liebe, dann wünsche ich viel Glück. Und, hätte gerne noch ein Autogramm. Okay, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, gerne. Alles Gute. Ich danke dir und du machst immer eine tolle Sendung. Also ich kann nachts sehr oft nicht schlafen, weil ich Fehlschmerzen habe. Und dann habe ich dich eigentlich immer am Schirm. Ich danke für das Kompliment. Vielen Dank. Ja, tschüss. Mach weiter so. Mach danke, gut, tschüss. Ciao. So, Freunde, nochmal der Hinweis auf morgen, auf unser Thema. Morgen heißt das Thema, ich alleine muss die Verantwortung tragen. Seid ihr vielleicht gerade zurzeit in einer Situation, wo ihr sagt, ich alleine muss diese große Verantwortung tragen, vielleicht für meinen sehr kranken Partner. Ich muss alleine die Verantwortung tragen für meine schwer kranken Eltern. Oder ihr sagt im übertragenen Sinne auch, ich alleine muss die Verantwortung tragen für mein schlimmes Verhalten, was ich damals angerichtet habe, oder für die großen Schulden, die ich angehäuft habe. Das kann ich auf niemanden anders abwälzen. Ich alleine muss die Verantwortung tragen. Unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 beginnt die Sendung. Rund um die Uhr könnt ihr mailen. domian@wdr.de. Solvik, 37. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Solvik, um was geht's denn? Es geht darum, und zwar, du hast zwar das Thema erst morgen, aber ich wollte gerne mit dir mal drüber sprechen, und zwar über meine 5-jährige Tochter. Ich habe insgesamt 3 Kinder. Ja. Die sind alle 3 behindert. Alle 3 sind behindert? Ja, 2 davon sind geistig behindert. Und meine jüngste Tochter, die ist 5, die sitzt im Rollstuhl. Und die hat eine spinale Muskelatrophie und ihre Lebenserwartung ist nicht mehr sehr lange. Mhm. Sag mal, dann hast du aber, du hast recht, das ist eigentlich das Thema morgen, hast du ja eine irre Verantwortung, wenn du 3 behinderte Kinder hast. Wie alt sind die anderen beiden Kinder? 11 und 18. 11 und 18 schon? Ja. Mhm. Wie ist das zu erklären, dass alle 3 Kinder behindert sind? Meine beiden älteren Kinder hatten die Nabelschnur doppelt im Hals, hatten Sauerstoffmangel. Mhm. Und die Jüngste, da kommt das vom Vater her, der hat mir das aber verschwiegen. Und die Ärzte haben an ihr rumgedoktert, an der Kleinen, und haben nichts gefunden. Mhm. Und ich habe immer gesagt, die Kleine hat was, die entwickelt sich nicht normal. Und mir wurde gesagt, nein, sie ist ein Nachzügler, wir warten. Mhm. Und dann war ich im Krankenhaus mit ihr in Halle und da wurde mir dann gesagt, dass sie eine spinale Muskelatrophie hat, das ist ein Gendefekt. Mhm. Und das muss für dich doch dann ein ungeheurer Schicksalsschlag gewesen sein, dass dann auch noch das dritte Kind auch noch behindert ist. Ja, das war ein Schicksalsschlag und ich habe auch, ich sage jeden Tag, ich will meinen Kindern, besonders der Kleinen, so viel im Leben ermöglichen, wie nur möglich ist und wie es nur geht. Du bist alleinerziehend? Ja. Du bist mit den 3 Kindern alleine? Ja. Und die Kleine, die 5 Jahre jetzt alt ist, hat keine hohe Lebenserwartung, sagst du? Nein. Wie hoch denn noch kann man das vermuten? Ja, so wie die Ärzte mir, also die haben mir das voll auf den Kopf zugesagt, so einfach an den Kopf geschmissen, zwischen 5 und 10 Jahren. Hm. Ungefähr. Die geistige Entwicklung ist ganz normal. Die ist normal, die ja. Ist normal. Mhm. Wie gehst du denn jetzt mit dieser Angst um, dass das Kind eigentlich bald sterben könnte? Also ich habe damals schon gesagt, ich lege mich dazu. Mhm. Also da ist eine sehr enge Verbundenheit zwischen dir und dem Kind. Genau. Wenn du dich aber zu dem kleinen Kind legen würdest, wenn es stirbt, verstehe ich das so, dass du dann auch sterben möchtest? Ja, ich verkrafte das dann einfach nicht. Wobei, du hast ja die Verantwortung für die anderen beiden auch noch zu tragen. Du würdest denen ja die Mutter auch nehmen. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, bis dahin ist vielleicht meine jüngste Tochter schon 18, dass sie auf eigenen Beinen stehen kann. Mhm. Also die zweite Tochter, ne? Ja. Mhm. Ich meine, das geht mir so an den Nieren und zerrt halt so an Nerven. Wenn ich muss das ja jeden Tag sehen, ich erlebe das ja jeden Tag mit. Hast du denn den Eindruck, dass sich der Zustand verschlimmert? Ja, sie kriegt keine Luft richtig. Manchmal wacht sie nachts auf und fängt an zu schreien, Hilfe, ich krieg keine Luft und alles sowas. Und ich hab da echt... Was machst du dann, wenn die Kleine schreit, ich krieg keine Luft? Was tust du dann? Ja, ich stehe da sofort auf, weil ich schlafe nicht fest. Mhm. Ich bin immer mit einem Ohr bei meinem Kind. Mhm. Und stehe dann sofort auf und dann muss ich nachgucken, muss sie drehen oder mal kurz hinsetzen, weil sie trägt so ein Beatmungsgerät. Ach so, sie trägt ja schon ein Beatmungsgerät. Sie trägt schon ein Beatmungsgerät, ja. Trägt sie das nur nachts oder muss sie es immer tragen? Nein, das trägt sie nur nachts, weil nachts die Gefahr am höchsten ist, dass er erstickt. Verstehe. Kann sie denn tagsüber, du sagst, sie sitzt im Rollstuhl, kann sie denn so dann ein relativ normales Leben eines fünfjährigen Mädchens führen? Kann sie spielen und hat sie Freundinnen? Wie läuft der Alltag so ab? Sie hat keine Freunde, mit ihr will niemand was zu tun haben, außer halt die Geschwister. Hm. Und sie wird von der Außenwelt auch verspottet. Ich muss mir anhören, wenn ich mit ihr unterwegs bin, guck dir mal das fette Kind an, das frisst doch ein Schwein und alles sowas. Das sagen die Menschen? Das sagen die Menschen, das ja. Also sagen auch erwachsene Leute zu dir? Die lachen sogar über die Kleine. Wie kann man denn so herzlos sein? Wie kann man denn sowas machen? Die eine hat sogar gesagt, guck mal, wie die ihr Wanz fett gefüttert hat, deswegen sitzt er doch im Rollstuhl. Also ganz gemeine, böse Menschen sind das. Genau. Ja. Hast du denn Leute, die dir so ein bisschen helfen bei und in deinem schweren Leben? Gibt es irgendjemanden, der dir so ein bisschen zur Seite steht? Ja, manchmal hilft mir mein Großer, aber der ist ja auch nicht immer da. Meine Eltern, die sind beide krank, also das will ich denen nicht noch auflasten. Also Großer? Es gibt noch ein viertes Kind? Nein, ich sage immer mein Großer, das ist der dritte, der 18-Jährige. Aber der ist geistig behindert, sagtest du? Ja. Und dennoch kann er dir schon noch zur Hand gehen? Ja, er hilft mir manchmal, die Kleine aus dem Rollstuhl rauszuheben, weil sie ist ja wirklich, also ich muss mal sagen, in ihrem Alter, sie ist jetzt 5, und sie wiegt maximal schon 50 Kilo, weil es bildet sich anstatt Fett, Muskelgewebe, Fettgewebe. Das heißt? Das wird immer mehr. Und ich habe die Ärzte auch gefragt, ob es da irgendwelche Medikamente gibt oder ob man da was machen kann. Und da wurde mir gesagt, wenn die jetzt angenommen das Fett absaugen, das bildet sich immer wieder, das bringt nichts. Das heißt, das Kind isst gar nicht so sehr viel, sondern es ist krankheitsbedingt zu dick. So ja, genau. So kann man sagen. Das wird immer mehr. Sind alle drei Kinder von einem Vater? Nein. Nein. Jedes Kind von einem anderen Mann? Ja. Ja. Und die kümmern sich alle nicht um ihre Kinder? Nein, den letzten jetzt hier von meiner 5-jährigen Tochter, den habe ich vor die Tür gesetzt. Hm. Ich kann dir auch den Grund nennen, weil dich das ja bestimmt interessiert. Bitte, ja. Er hat mir wortwörtlich am Kopf geschmissen. Wenn der Wanz nachts nicht die Schnauze hält, dann kriegt er ein paar auf die Schnauze. Wenn er dann immer noch nicht die Schnauze hält, dann kriegt er eine Pulle Bier oder eine Pulle Schnaps in die Schnauze, bis er die Schnauze hält. Du hast ihn rausgeschmissen. Den habe ich vor die Tür gesetzt. So, und das war auch sehr richtig von dir. Bist aber eine tapfere Frau, muss ich dir sagen. Wenn du das alles so durchziehst, Mann, oh Mann, Hut ab. Hut ab. Das ist kein einfaches Leben. Das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es finanziell auch alles sehr eng ist, oder? Ja, das stimmt. Ich kriege Hartz IV dadurch, weil sie hat die Pflegestufe 2 und muss rund um die Uhr gepflegt werden. Mhm. Und da bekomme ich nur Hartz IV und mit Arbeit ist da nichts drin. Nee, das ist Arbeitsamt, klar. Das Arbeitsamt in Leipzig hat zu mir gesagt, na stecken Sie doch Ihr Kind ins Heim, da können Sie arbeiten gehen. Das haben die gesagt? Das haben die zu mir gesagt. Mhm. Also es gibt schon sehr schlimme, unbedachte Äußerungen von Menschen, die sehr wehtun können, glaube ich. Die sehr wehtun können. Das Allerbeste ist, das Allerbeste für dein Kind ist natürlich, gerade wo es so krank ist, dass es bei der Mutter ist und dass du dich so liebevoll um sie kümmerst. Was Besseres kann dem armen Kind gar nicht passieren. Was für ein schlimmer Ratschlag, das Kind in ein Heim zu geben oder in ein, ja, in ein Heim. Ja, das würde ich nie tun. Nein, nein. Es gibt keine Medikamente gegen diese Erkrankung, die Erkrankung irgendwie ein bisschen bremsen könnten. Nein, ich habe mit den Ärzten gesprochen in Halle, das sind Spezialisten, und die haben gesagt, es gibt keine Medikamente dafür. Das heißt, das Kind und du, ihr beide zusammen müsst das aushalten und müsst diesen schweren Gang gehen, gemeinsam. Genau, das müssen wir machen. Und manchmal da, wenn ich abends so allein hier sitze und deine Sendung gucke, wenn ich dazu komme, dann kommt es mir manchmal über, muss ich sagen. Mhm. Warum? Ja, weil wenn ich so drüber nachdenke, man hat es ja immer im Hinterkopf. Hoffentlich passiert es nicht heute, hoffentlich passiert es nicht morgen. Also ich meine, ich möchte schon noch Freude an meinem Kind haben, auch wenn es so behindert ist, dass es sich nicht selbst behelfen kann. Sie ist ja auch inkontinent und muss Inkontinenzwindeln tragen und alles. Und ich sag mal, ich habe einen sehr harten Kampf gehabt. Der medizinische Dienst, erst hat sie ja einen Behindertenwagen gehabt. Dafür habe ich ein Jahr gekämpft, dass ich den bekomme, weil die AOK Sachsen nicht in der Lage war, das einzusehen, dass das Kind behindert ist und das benötigt. Die haben ihren medizinischen Dienst geschickt und das sind von der Krankenkasse Begutachter. Und die Dame, die meine Tochter begutachtet hat, die hat noch rotzfrech gesagt zu ihr, na steh mal auf und zeig mir mal das Bad. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da Kämpfe, wirklich kämpfen muss, heftigster Art, um zu seinem Recht zu gelangen. Ich möchte dir nochmal wirklich ein dickes Kompliment machen, Solvik. Und ich glaube, in all dem Unglück schenkst du deinem Kind sehr viel Glück, nämlich dadurch, dass du so für sie da bist und so für sie sorgst. Und auch wenn sie erst 5 Jahre alt ist, das wird die schon richtig mitkriegen, was für eine wichtige Person du für sie bist. Und ich glaube, das kannst du, das ist das, was du tun kannst. Mehr kannst du nicht tun. Aber das ist verdammt viel. Und das machst du ja auch schon so tapfer. Das finde ich ganz toll. Wirklich. Ganz toll. Ja, ich versuche soweit ihr alles zu ermöglichen, was in meiner Macht steht und mir wird zwar gesagt, na, irgendwann kannst du nicht mehr. Ich werde sagen, da habe ich gesagt, ich sage, ich kann immer für mein Kind, also für meine Kinder da sein. Ist das so, habe ich das richtig verstanden, dass da auch keine Pflege, kein Pflegedienst kommt und dir hilft, bei dem das Kind zu waschen, zu baden, sauber zu machen und so? Gar nichts? Nee, das mache ich alles das allein. Das machst du alleine. Weil ich ja die häusliche Pflege für sie habe. Verstehe. Solvik, mich beeindruckt und erschüttert das gleichermaßen, was du sagst. Und ich finde immer schlimm, wenn ich solche Geschichten höre, dass man Menschen wie dich so ganz alleine lässt. Ich möchte mal gerne, dass wir im Hintergrund mal ein bisschen nachdenken, ob vielleicht nicht doch irgendwie eine Hilfe noch möglich ist. Dafür würden wir dich gerne gleich nochmal zurückrufen. Ja, und kann ich von dir noch ein Autogramm bekommen? Sehr gerne, sehr gerne. Meine Psychologin wird dir dann auch du wirst ihr die Adresse dann sagen und wir schicken das sehr gerne dir zu. Okay, gut, danke. Also, meine Liebe, ich sag nochmal Respekt vor dir und du legst bitte auf und wir melden uns nochmal. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Susanne. Und Susanne ist 36. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Susanne. Ja, ich heiße Susanne. Ist ganz komisch, dich jetzt im Fernsehen zu sehen, mit dir zu reden. Also ich rufe aus dem Grunde an, wie fange ich am besten an? Letztes Jahr, am 30. August, ist meine Großmutter verstorben. Ja. Ich bin 36 Jahre alt. Das war der erste Mensch in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem näheren Umkreis, der gestorben ist. Meine Oma hat unser Leben lang bei meinen Eltern und mir gewohnt, hat mich also mit aufgezogen. Ja. Und circa 3 Wochen bevor sie gestorben ist, sagte der Arzt so, es wird jetzt bald soweit sein. Da bekam ich dann chronischen Durchfall. Das heißt, dass ich wirklich täglich 15 bis 20 Mal auf die Toilette gehe und kamillenflüssigen Durchfall habe, also nur Wasser. Egal, was ich esse, ob ich trocken esse. Seitdem. Ich habe kurz mal eine Bitte, Susanna. Hast du den Ton des Fernsehers noch an? Jetzt habe ich ihn aus. Mach ihn mal aus, das irritiert etwas. Ja. Also ausgelöst dadurch, dass die Ärzte gesagt haben, die Oma wird bald sterben. Das weiß ich nicht, ob es dadurch ausgelöst wurde. Ich habe es seitdem. Aber seitdem hast du es, ja, so meinte ich es jetzt auch. Ja, und ich habe auch seitdem Magen-Darm-Spiegelungen gemacht und ich bin zu allen Ärzten gegangen, wo mich mein Hausarzt hingeschickt hat. Jetzt habe ich endlich mal einen Termin bei einer psychosomatischen Ärztin. Wo ich hoffe, dass sie mir hilft. Jetzt mittlerweile bekomme ich ein Medikament, wo sogar Morphin drin ist, was mir sehr zu schaffen macht, da ich sonst meiner Arbeit nicht nachgehen kann. Was machst du beruflich? Ich arbeite an einer Rezeption eines Krankenhauses. Ah ja. Und in dem Krankenhaus ist meine Oma auch verstorben. Und meine Arbeitskollegen sind, ja, ich kann es leider nicht anders sagen, ziemlich hinterhältig. Die sind über mich am Lästern, wie lange ich auf Klo sitze. Ich habe keinen Einfluss darauf. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist wie Herzklopfen am After. Ja. Man hat keinen Einfluss darauf. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Die Oma, sagst du, ist am 30.08.2007 verstorben. Richtig. Das heißt, seit dieser Zeit so ungefähr hast du permanent Kamillenteeartigen Durchfall. Jeden Tag. Richtig. Kannst du überhaupt normal essen? Ich habe jetzt schon meine Ernährung umgestellt. Ja, ich esse normal, obwohl ich nach dem Essen sofort auf Toilette renne und alles wieder rauskommt. Dann hast du doch wahrscheinlich auch enorm abgenommen seitdem, oder? Das Komische ist, zuerst habe ich 12 Kilo zugenommen und jetzt habe ich sie wieder abgenommen. Und du bist so schulmedizinisch komplett durchgeprüft worden und man findet nichts. Nein, gar nichts. Ich meine, du bist in der Rezeption eines Krankenhauses. Hast du da wahrscheinlich bekannte Ärzte, die dir zur Seite stehen und alle sagen, sie finden nichts. Nein, keine. Und es gibt keine Theorie, keine Mutmaßung. Die einzige Theorie, die kam, ist psychosomatisch bedingt dann, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Natürlich hat die Psyche eine große Macht und die Seele eine große Macht auf den Körper. Ich denke auch gerade bei mir. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ich bin nah am Wasser gebaut und ich kann zwar Kritik vertragen, einstecken und alles, aber ich nehme alles mir sehr zu Herzen, sehr dramatisch zu Herzen. Ich wundere mich überhaupt, dass da nicht schon Folgekrankheiten raus entstanden sind, wenn man über ein Jahr so lebt. Du musst auch den ganzen Po wund haben, oder? Ja, ich habe sehr starke Medikamente bekommen. Das Einzige, was mir hilft, man hat mit Homöopathie angefangen. Mittlerweile bekomme ich ein Medikament in Tropfenform, wo also Morphin drin ist. Ja, und welchen grad abgelesen. Morphin ist ein sehr starkes Schmerzmittel. Ja, und auch halt, um den Durchfall zu hemmen. Also es ist eigentlich ein Mittel, was nur ältere Menschen in Pflegeheimen verschrieben bekommen. Und selbst das hilft nicht wirklich? Nicht wirklich, aber so weit, dass ich zumindest arbeiten gehen kann. Und meine Arbeitskollegen sind halt so, die wissen das und machen mir dann trotzdem Vorwürfe, wie lange ich auf Toilette bin. Sie glauben mir auch nicht. Sie halten mich für eine notorische Lügnerin. Eine Simulantin? Ja. Das ist ja dann noch zusätzlich schlimm. Ja. Du bist ja schon gebeutelt genug von der Krankheit. Dann von der Trauer, dass du deine Oma verloren hast. Ja, genau. Und wenn dann die Arbeitskollegen, wie sind das, alle Arbeitskollegen oder so ein paar Querköpfe? Nee, also heute habe ich leider erfahren, dass alle Arbeitskollegen sind. Es war noch eine dabei, mit der ich immer toll reden konnte. Mhm. Und dann habe ich heute erfahren, wie sehr sie mir in den Rücken gefallen ist, indem sie sich Sie hat mich persönlich darauf angesprochen, also das ganz ehrlich, dass sie das nicht gut fand. Und zwar musste ich mir heute zum ersten Mal ein neues Medikament abholen. Mhm. Und dazu musste ich dann nochmal zur Apotheke. Ich muss um 14 Uhr anfangen zu arbeiten. Ich verstehe, du musst dann immer wieder weg von deinem Arbeitsplatz. So, und ich bin, ich bin nur dieses eine Mal jetzt dann heute weggefahren. Früher kam das öfter vor, als noch gar kein Medikament vorhanden war. Mhm. Da bin ich öfter gefahren während der Arbeitszeit. Und da musste ich dann natürlich auch mich ausstempeln, wenn ich gefahren bin. Ja. Klar. Und heute war es eben so, dass ich dieses Medikament zum ersten Mal bekommen habe. Und diese Kollegin, mit der ich mich eigentlich, die wie meine Freundin war, mit der ich Privatkontakt auch hatte, dann hinterher von meinem Chef, der auch noch recht jung ist, wir sind gerade verkauft worden, diese Rezeption. Ich habe ihm davon erzählt und er hat mir dann also gesagt, dass sie ist genauso alt wie ich. Wir sind die einzigen in der Abteilung in diesem Alter. Alle anderen sind dann ab Mitte 40 nach oben. Also die hat auch über dich hergezogen? Ja. Und der Chef kann das nicht ein bisschen gerade biegen? Er ist ja Ist total meiner Meinung. Er versteht auch alles und er findet das ganz toll, dass ich halt trotzdem arbeiten gehe. Die sind wahrscheinlich auch so sauer auf dich, weil du dann auch immer wieder zur Toilette gehen musst und länger. Genau. Und verstehe. Genau. So. Die sind dann alleine und müssen natürlich alles übernehmen. Das ist sehr misslich alles. Diesbezüglich kann ich dir nicht helfen. Nein. Aber wir haben hier, sind ja schon mancher Krankheit in der Sendung auf die Spur gekommen durch die schlauen Tipps von meinen Zuschauern und Zuhörern. Ja. Ich bin sicher, dass gerade jetzt in diesem ganzen Bereich Darmerkrankungen sehr viele die Ohren gespitzt haben und eine Idee haben. Wenn ihr eine Idee habt, bitte mailt uns domian@wdr.de oder schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50 600 Köln. Das reichen wir gerne an die Susanne weiter. Ja. Vielleicht ist unter ein paar Dutzend Einsendungen eine interessante Idee und die könnte dir weiterhelfen. Ja, das wäre wirklich toll. Wobei du ja jetzt auch schon selbst auf dem richtigen Wege bist, wenn du sagst, dass du zu einer psychosomatischen Ärztin gehst. Ja, weil ich bin nun mal, ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der sehr Sachen sehr schnell dramatisiert und übersensibel ist und wie gesagt sehr nah am Wasser gebaut. Mhm. Das weiß ich selber. Mhm. Um Gottes Willen, also da möchte ich gar nichts sagen. Ja, deswegen finde ich diesen Schritt in diese Richtung. Ich meine, ich vermute ja auch, dass deine Nerven ziemlich blank liegen nach einem Jahr von einer solchen Erkrankung, von der man gar nicht weiß, was es für eine Erkrankung ist. Nee, eigentlich, meine. Genau. Entschuldigung, ich dachte jetzt wieder an meine Großmutter. Entschuldigung, ja. Also, ich hoffe, dass von unseren Zuschauern und Zuhörern ein Tipp kommt. Ja. Ich hoffe, dass deine Ärztin, diese Psychosomatikerin, dir vielleicht etwas weiterhelfen kann. Ja, danke. Dass das vielleicht dann genauso schnell wieder weg ist, wie es damals gekommen ist. Das hoffe ich auch sehr. Es kam ja quasi von heute auf morgen, ne? Ja, das kam wirklich von heute auf morgen. Liebe Susanne, du wirst von uns hören. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und gute Besserung. Ich danke dir recht herzlich. Und deine Sendung ist super und ich hätte auch gerne ein Autogramm. Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute, Domian. Dankeschön, tschüss. Dankeschön. In der Technik heute Nacht Gunnel Blendin und ich sage euch nochmal unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema: Ich allein muss die Verantwortung tragen. Wer von euch muss zum Beispiel allein die Verantwortung tragen für sehr schwer kranke Eltern, einen Partner, schwer kranke Kinder, vielleicht für die Geschwister? Oder wer von euch sagt, auch ich alleine muss die Verantwortung tragen für das, was ich angerichtet habe und für die Schulden, die ich angehäuft habe? Also wenn ihr gerne mit mir darüber morgen reden wollt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und um 1 Uhr sind wir hier, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.